Wissenschaft im Brennpunkt. Kepler-10b. Sternbild Drache. Entfernung 560 Lichtjahre. Umlaufdauer 0,8375 Tage. Größe 1,5-facher Erdradius. Masse 4,5-fache Erdmasse. Oberflächentemperatur 1600 Grad. Planetenjagd. Der Satellit Kepler sucht nach der zweiten Erde. Eine Sendung von Frank Grotelüschen. 5, 4, 3, 2, engine start. 1-0 and liftoff of the Delta II rocket with Kepler on a search for planets in some way like our own. Oh, it was just awesome. It was exhilarating. It was an unbelievable experience to see that light up. Es war einfach nur fantastisch. Ein unbeschreibliches Gefühl, als die Rakete zündete und ins Weltall startete, mit einem Satelliten an Bord, an dem wir jahrelang gearbeitet hatten. Man kann sagen, dass der Geist aller Leute, die ihn gebaut hatten, mit in den Weltraum geflogen ist. Es war wunderschön. Bill Borowski steht in seinem Büro am Ames Research Center in Kalifornien, einem Forschungszentrum der NASA. Versonnen schaut er auf ein Foto an der Wand, eine Rakete. Sie startet von Cape Canaveral aus in den Nachthimmel. Am 6. März 2009 um 22.49 Uhr und 57 Sekunden. An Bord das Weltraumteleskop Kepler. Recovering from the initial launch transients. The first signals came in later than we expected. It had some trouble. Die ersten Signale erreichten uns später als erwartet. Es hatte Schwierigkeiten gegeben, als sich der Satellit von der Rakete abkoppelte. Er war hin und her getaumelt und hatte eine Störung gemeldet. Doch dann schaltete Kepler auf die Reserveelektronik und alles funktionierte wie geplant. And then it finally figured out which way it was pointed and told us it was okay. Symmetrical burn on the groundlet solids. Bill Borowski, Chefwissenschaftler der Kepler-Mission. 72 Jahre alt, klein, drahtig, energiegeladen. Ein Vierteljahrhundert lang hatte Borowski beharrlich an seiner Vision gearbeitet, einem Satelliten, der nach extrasolaren Planeten sucht, nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Ob es solche Exoplaneten überhaupt gibt, war lange Zeit reine Spekulation, bis Forscher 1995 mit einer Sensation aufwarteten. In 1995, some of the first planets were discovered around normal stars. 1995 wurden die ersten Planeten entdeckt, die um andere Sterne kreisen als um unsere Sonne. 51 Pegasi. Sternbild Pegasus. Entfernung 40 Lichtjahre. Umlaufdauer 4,2 Tage. Größe 11-facher Erdradius. Masse 150-fache Erdmasse. Temperatur auf der Oberfläche 1000 Grad. Als der Genfer Astronom Michel Mayor das Licht von 51 Pegasi analysierte, bemerkte er etwas Seltsames. Der Stern bewegte sich, schwang alle vier Tage ein wenig vor und zurück. Die einzige Erklärung: ein Planet im Orbit von 51 Pegasi. Diese Entdeckung markierte den Auftakt. Überall auf der Welt richteten Forscher ihre Teleskope auf fremde Sterne. Bis heute haben sie mehr als 500 Exoplaneten entdeckt. Eine Erfolgsgeschichte. Doch mit Bodenteleskopen lassen sich nur sehr große Planeten aufspüren, zumeist gigantische Gasbälle wie Jupiter oder Saturn. Leben scheint auf solchen Gebilden ausgeschlossen. Earth are the name of the game. Letztlich geht es darum, erdähnliche Planeten zu finden. Planeten, die lebensfreundliche Bedingungen bieten. Denn würden wir solche Planeten finden, könnte es sein, dass auch anderswo Leben existiert. Dann wäre der Mensch vielleicht gar nicht so einzigartig, wie wir immer denken. Und um das herauszufinden, müssen wir mit unseren Teleskopen in den Weltraum. Denn von der Erde aus können wir die Sterne oft gar nicht sehen. Entweder ist es zu hell oder es ist bewölkt. Im Weltraum dagegen können wir 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr die Sterne beobachten, und zwar immer dieselben Sterne. Im All verpassen wir nichts. Ein Weltraumteleskop für die Planetenjagd. Um es möglichst leistungsfähig zu machen, setzte Bill Borowski in den 90er Jahren auf ein damals noch junges Verfahren, Transitmethode genannt. Das Prinzip: Ein Planet, der sich von der Erde aus gesehen vor seinen Stern schiebt, verdeckt ihn für ein paar Stunden. Eine Art Planetenfinsternis. Winzig, doch messbar. Für ein paar Stunden, solange der Planet vor ihm vorbeizieht, müsste der Stern ein bisschen dunkler werden. Das Kalkül? Den kleinen Helligkeitsunterschied sollte man messen können. Wir reichten bei der NASA einen Projektvorschlag für das Weltraumteleskop ein. Er wurde abgelehnt mit dem Hinweis, es sei schlicht unmöglich, eine derart empfindliche Kamera zu bauen. Erst nach einigen Jahren und nach weiteren Anträgen sagte die NASA, na gut, wenn ihr in der Lage seid, im Labor eine Kamera zu bauen und zu beweisen, dass sie unter Weltraumbedingungen funktioniert, sind wir vielleicht überzeugt. Sie gaben uns $500,000 für den Teststand. Doch wir mussten uns weitere $500,000 leihen, um das Ding tatsächlich zu bauen. Der Teststand ist einige Minuten von Borokis Büro entfernt. Energisch trabt er voran, vorbei an riesigen Hallen, stummen Zeugen der Vergangenheit. Ames ist das zweitälteste Forschungszentrum der NASA, eine Autostunde südlich von San Francisco. 3000 Menschen arbeiten hier. Eine der Hallen beherbergt den größten Windkanal der Welt. In ihm wurde einst der Space Shuttle getestet. Dahinter eine Start- und Landebahn mit Riesenhangars aus einer Zeit, als hier noch Luftschiffe erprobt wurden. Borokey öffnet die Tür zum Laborgebäude. In den Gängen stapeln sich alte Computer, Drucker, ausrangierte Elektronik. Die hochmoderne NASA, an diesem Tag wirkt sie wie eine Rumpelkammer. It's surplus day. This will all be gone in a couple days. Das ist Sperrmüll, alte Geräte, die niemand mehr braucht. Heute Nachmittag um 3 wird das Zeug abgeholt. Clear all this out. Viel ordentlicher sieht es in Borokeys Labor auch nicht aus. Keine Hightech-Schmiede, eher eine Bastelstube. He made this work, okay? Bill Borokey begrüßt einen seiner Mitstreiter, Fred Whittaburn, pensionierter NASA-Ingenieur. Whittaburn öffnet den Teststand. Ein Aluminiumrahmen, groß wie 2 Gefrierschränke. Darin ein künstlicher Nachthimmel, eine Art Mini-Planetarium. So if you hold this up to the light, you can see the stars. Halten Sie diese Metallscheibe mal gegen das Licht. Sie sehen die Sterne. Wir haben nämlich mit dem Laser winzige Löcher in die Scheibe geschossen. Und zwar genau dort, wo am Nachthimmel die Sterne sind. Dahinter haben wir eine Lampe befestigt. Ihr Licht fiel durch die Löcher und brachte sie zum Leuchten. Dann hat ein Teleskop das künstliche Sternenlicht auf unsere Kamera gebündelt. Die künstlichen Sterne konnte die Kamera problemlos erkennen. Doch war sie auch empfindlich genug, um zu sehen, wenn ein Planet vor einem Stern vorbeizieht? Um das zu simulieren, ließen sich die Forscher einen raffinierten Trick einfallen. Sie spannten hauchdünne Drähte vor die Löcher. Mit diesen Drähten konnten wir die Planetendurchgänge simulieren. Und zwar haben wir die Drähte geheizt, so dass sie sich ein bisschen ausdehnten, um weniger Atomdurchmesser. Dadurch hat der Draht das Licht, das durch das Loch fällt, etwas stärker abgeschattet. Dieser Helligkeitsunterschied war etwa so groß wie bei einem Planeten, der sich vor seinen Heimatstern schiebt. Etwa 1 zu 100.000. Bill Borokey geht zu einem Poster an der Wand und zeigt auf eine Messkurve. Das Ergebnis der Simulation. Dieses Bild hat bewiesen, dass wir tatsächlich in der Lage sind, den Durchgang erdähnlicher Exoplaneten zu beobachten. Das kam bei den Tests eindeutig heraus. Das war 1999, der Durchbruch. 2001 wurde Kepler bewilligt. Im März 2009 startete der Satellit ins All. It still had the camera, and so it was helpful to have that done already. Nice to have the camera, but this design is to me just dramatic. It's a breakthrough. Und während 2 Pensionäre in einem Bastelkeller südlich von San Francisco von alten Zeiten schwärmen, schwebt hoch über ihren Köpfen ihr Baby im All. Ein Weltraumteleskop, groß wie ein VW-Bus, bestückt mit einer hochempfindlichen Digitalkamera. Das derzeit schärfste Auge der Planetenjäger, wenn auch nicht das erste. Ein anderer Satellit war Kepler zuvor gekommen. Corot 7b, Sternbild Einhorn, Entfernung 490 Lichtjahre, Umlaufdauer 20 Stunden, Größe 1,8-facher Erdradius, Masse 4,8-fache Erdmasse, Temperatur auf der Oberfläche 1000 Grad. Corot war die erste Mission ihrer Art. Sie hat gezeigt, dass es geht. Heike Rauer, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Berlin. Ende 2006 startet Corot ins All, ein Weltraumteleskop unter französischer Federführung. Der Preis 160 Millionen Euro. Ein Schnäppchen für eine Weltraummission. Corot ist der erste Satellit, der für die Suche nach Exoplaneten maßgeschneidert ist. Bislang hat er 25 solcher fernen Welten aufgespürt, darunter vor 2 Jahren den ersten Planeten, von dem man gesichert sagen kann, dass er nicht aus Gas besteht wie Jupiter oder Saturn, sondern aus Felsgestein wie unsere Erde. Sein Name Corot 7b. Fast doppelt so groß und 5-mal so schwer wie die Erde. Ein heißer Planet, ein Planet mit etwa einem Tag Umlaufperiode um seinen Stern, entsprechend nah dran, entsprechend heiß auf der Oberfläche, mit ungefähr 1000 Grad Oberflächentemperatur. Da haben wir wieder eine neue Klasse von Planeten. Eine Klasse, von der wir vorher nichts gewusst haben, heiße terrestrische Planeten sehr nah an ihrem Stern. Doch die Möglichkeiten von Corot sind begrenzt. Sein Blickwinkel ist zu klein, um wirklich viele Exoplaneten aufspüren zu können. Dafür ist er auch gar nicht konzipiert. 1-0 and liftoff of the Delta II rocket with Kepler on a search for planets in some way like our own. Deutlich mehr ferne Welten wird Kepler finden. Seit März 2009 kreist er mit der Erde um die Sonne und starrt auf immer dasselbe kleine Himmelssegment im Sternbild Schwan. Dabei nimmt er mehr als 160.000 Sterne auf, alle 6 Sekunden ein Bild. Anfang 2010 veröffentlichten die Forscher erste Daten, die ersten von Kepler entdeckten Exoplaneten, allesamt heiße Gasriesen. Im Januar 2011 folgt Kepler 10, der erste Felsplanet, den der Satellit gefunden hat. Ebenso wie Corot 7b ist er viel zu heiß, als dass Leben auf ihm möglich wäre. Dann, am 2. Februar, lädt die NASA zu einer Pressekonferenz. Supercalifragilisticexpialidocious. Euphorisch verkündet NASA-Astronom Jack Lissauer die bislang spektakulärste Entdeckung, Kepler 11, ein Planetensystem. Kepler 11 besteht aus 6 Planeten, die alle denselben Stern umkreisen. Dieser Stern ist sonnenähnlich und etwa 2000 Lichtjahre von uns entfernt. Das Licht, das Kepler heute sieht, hat den Stern zu jenem Zeitpunkt verlassen, als Julius Caesar die Welt eroberte. Bei der Datenanalyse stoßen die Forscher auf eine Überraschung. Die 5 inneren Planeten umkreisen den Stern auf sehr engen Umlaufbahnen. Alle 5 Planeten befinden sich näher an ihrem Stern als Merkur, der innerste Planet unseres Systems, an der Sonne. Wir hätten nie damit gerechnet, dass es Sonnensysteme geben könnte, bei denen so viele Planeten so eng beieinander sind. Leben dürfte es auf keinem der Planeten geben, dazu ist es auf ihnen viel zu heiß. Inzwischen hat Kepler schon mehr als 1200 weitere Kandidaten im Visier. Doch hinter welchen dieser Kandidaten tatsächlich Planeten stecken, kann nur eine aufwendige Datenanalyse beantworten. So this is the server room for the Science Operations Center. Das ist unser Serverraum. 7 Schränke mit Computern, 200 Festplatten, Speicherkapazität 138 Terabyte. Hier laufen unsere Datenanalysen. Pipeline and process the Kepler data. Am Ames-Forschungszentrum der NASA macht John Jenkins die Tür zum Serverraum schnell wieder zu. Zu laut dröhnt die Lüftung, die die Rechner kühlt. Jenkins ist mitverantwortlich für die Datenanalyse. Mein Job besteht darin, die Software zu entwickeln, mit der sich die Signale aus den Rohdaten von Kepler filtern lassen. Wir sprechen hier über sehr schwache Signale. Ein erdähnlicher Planet ist rund 10.000 Mal kleiner als der Stern, den er umkreist. Immer wenn sich der Planet vor den Stern schiebt, schattet er dessen Licht ein wenig ab. Nach diesem regelmäßigen Flackern suchen wir in den Daten von Kepler. denn das lässt auf den wiederholten Durchzug eines Planeten schließen. Die Rohdaten von Kepler. Ins Akustische übertragen ein chaotisches Rauschen. Scheinbar. Denn mit raffinierten mathematischen Methoden, sogenannten Wavelet-Analysen, schaffen es die Experten, Muster aus dem Chaos zu destillieren. Periodische Muster, beschleunigt und in ihrer Tonhöhe verändert, um sie für uns hörbar zu machen. Ein Indiz für einen extrasolaren Planeten. Ice cream! Ice cream. It's much like listening to, say, a barbershop quartet. Es ist so, als würde man einem A cappella-Chor zuhören. Und der Bass und der Bariton haben ein paar Bierchen zu viel getrunken und singen deshalb schief und viel zu laut. Dennoch ist unser Ohr in der Lage, aus diesem Chaos die Melodie des Tenors herauszuhören. The solo quite well. Die Melodie des Tenors entspricht dem eigentlichen Signal, dem Kreisen des Planeten um seinen Stern. Die schiefen Töne von Bariton und Bass dagegen sind Störsignale. Sonnenflecken auf der Oberfläche des Sterns, die seine Helligkeit vorübergehend dämpfen und dadurch einen Planeten vorgaukeln können. Oder ein Doppelstern in der Nähe, auch er kann einen Planeten vortäuschen. So just like the barbershop quartet, there's a ähnlich wie beim A cappella-Chor gibt es verschiedene Frequenzen, hohe und tiefe. Und die Transitsignale der Planeten, die uns interessieren, haben andere Frequenzen als die Störsignale, die durch Sternenflecken oder Doppelsterne hervorgerufen werden. So funktioniert, vereinfacht gesagt, die Datenanalyse. So that's basically how it works. Kepler 4b. Sternbild Drache. Entfernung 1631 Lichtjahre. Umlaufdauer 3,21 Tage. Größe 4-facher Erdradius. Masse 25-fache Erdmasse. Temperatur auf der Oberfläche 2000 Grad. Bislang haben wir die Entdeckung von 1235 Kandidaten bekannt gegeben. Wir gehen davon aus, dass mindestens 80% dieser Kandidaten tatsächlich Planeten sind. Damit hätte Kepler die Zahl der bekannten Exoplaneten auf einen Schlag verdreifacht, von 500 auf 1500. Weit mehr, als viele Experten noch vor ein paar Jahren erwartet hatten. So wie es aussieht, sind Planeten nicht die Ausnahme, sondern die Regel im Universum. Und viele von ihnen dürften der Erde ähneln. In etwa so groß, ähnlich weit von ihrem Mutterstern entfernt, mit vergleichbaren Umlaufzeiten. Doch diese Planeten sind schwer zu finden, und zwar aus einem einfachen Grund, sagt Bill Borucki. We need about 3 orbits. Wir brauchen mindestens 3 Durchgänge, bevor wir sagen können, aha, wir haben wahrscheinlich einen Planeten entdeckt und keinen Sonnenfleck oder so. Will man also eine zweite Erde mit einer Umlaufbahn ähnlich der unseren finden, muss man mindestens 3 Jahre warten, bis man die 3 Umläufe gemessen hat. Wir werden mit Kepler also erst in 2 bis 3 Jahren genug Daten haben, um Planeten wie den unseren entdecken zu können. Was dann sehr aufregend wäre. Immerhin, unter den gut 1200 Kandidaten, die Kepler bislang aufgespürt hat, sind 68, die unserer Erde zu ähneln scheinen. Welten, die weder zu nah noch zu weit entfernt um ihren Stern kreisen. Welten, auf denen es deshalb den Quell des Lebens geben könnte, Wasser. Every single one of those environments that is inhabited by Margaret Turnbull, Astrobiologin USA. Jede Umwelt, die von Leben besiedelt werden kann, muss eines haben, flüssiges Wasser. Ist ein Planet zu weit von seinem Mutterstern entfernt, ist alles Wasser auf ihm gefroren und es kann kein Leben geben. Kreist er zu dicht um die Sonne, ist es zu heiß und alles Wasser verdampft. Auch das ist absolut lebensfeindlich. Was sich daraus ergibt, ist die sogenannte bewohnbare Zone um einen Stern. Nur wenn ein Planet innerhalb dieser Zone kreist, kann er Wasser tragen. Und nur dadurch wird Leben auf diesem Planeten möglich. Die bewohnbare Zone, das wichtigste Kriterium bei der Suche nach fernem Leben. Größe, Masse, Umlaufbahn und indirekt auch die Oberflächentemperatur kann Keplers Kamera liefern. Für weitere Ermittlungen sind Spektrographen gefragt, Spezialsensoren, die das Licht in seine Farben aufspalten. Sie können die chemischen Fingerabdrücke von Molekülen erfassen, aus denen die Atmosphäre eines Planeten zusammengesetzt ist. Ansatzweise ist das schon heute möglich. GJ 1214b. Sternbild Schlangenträger. Entfernung 40 Lichtjahre. Umlaufdauer 38 Stunden. Größe 2,6-facher Erdradius. Masse 7-fache Erdmasse. Temperatur auf der Oberfläche 500 Grad. Dezember 2010. Im Fachmagazin Nature veröffentlicht der Göttinger Astronom Derek Hohmeier mit zwei US-Kollegen das Ergebnis einer Messung mit dem VLT-Teleskop der europäischen Südsternwarte. Die Forscher hatten den vorbeiziehenden Schatten des Planeten GJ1214b ins Visier genommen, eine sogenannte Supererde, deutlich größer als unser Planet, aber von vergleichbarer Dichte und womöglich auch aus Gestein. Wenn man diese Beobachtungen bei verschiedenen Wellenlängen macht, dann kann man anhand der unterschiedlichen Absorptionseigenschaften der Atmosphäre bei verschiedenen Wellenlängen diese Atmosphäre nachweisen. Daraus können wir mithilfe von grundlegenden Modellen zur Atmosphäre auf die Zusammensetzung der Atmosphäre schließen. Eine schwierige Analyse und das Ergebnis hört sich ernüchternd an, zumindest auf den ersten Blick. Letztlich haben wir sowas wie ein Nullergebnis gemessen. Das schwache Signal, was wir gemessen haben, ist genauso damit vereinbar, dass man von der Atmosphäre nichts sieht. Das ist erstmal das, was unmittelbar rausgekommen ist. Dennoch, sagt Hohmeier, das Ergebnis ist nicht ohne Wert. Denn es schließt aus, dass der Planet eine ausgedehnte Gashülle besitzt, so wie Jupiter oder Neptun. Das nämlich hätte man in den Messdaten sehen müssen. Stattdessen könnte der Planet eine kleine, dichte Atmosphäre haben, etwa aus Wasserdampf. Oder es könnte im weitesten Sinne eine Atmosphäre sein, die der Atmosphäre der ganz frühen Erde, bevor also das Leben entstanden ist, ähneln könnte, auch von relativ schweren Gasen wie Kohlendioxid oder Stickstoff dominiert. Das Projekt zeigt, es ist schwierig, die Atmosphären ferner Welten zu vermessen. Bislang glückte das nur bei einer Handvoll Riesenplaneten. Bei den kleinen, erdähnlichen Planeten tun sich die Forscher noch schwer. Doch sie sind sich sicher, existiert Leben auf einem Planeten, sollte es sich irgendwie verraten. Sauerstoff in der Atmosphäre wäre ein guter Biomarker. Er kann, so glauben die Experten, nur durch Lebewesen in die Lufthülle gelangen. In der Erdgeschichte waren es Bakterien und Algen, die per Photosynthese Sauerstoff erzeugten und im Laufe der Zeit in der Atmosphäre anreicherten. Primitivere Lebensformen könnten Methan produzieren. Auch dieses Methan ließe sich mit Spektrographen nachweisen, wobei die Forscher vor dem Problem stehen, dass Methan auch anders entstehen kann, etwa durch Vulkane. Manche Forscher denken schon weiter und schmieden kühne Pläne. Einige wollen die Polarisation, also die Schwingungsrichtung des Lichts von fernen Planeten analysieren. Blattgrün etwa, so das Kalkül, würde das Licht auf bestimmte Weise polarisieren, was sich im Prinzip messen ließe. Andere Fachleute schließlich wollen Bäume direkt über deren Schattenwurf im Lichtsignal aufspüren. 2018 soll Plato, ein Satellit der Europäischen Weltraumagentur ESA, ins All starten. Plato hat einen größeren Blickwinkel als der NASA-Satellit Kepler und könnte für eine wahre Flut von potenziellen Zwillingserden sorgen. Etwa zur gleichen Zeit soll das James-Webb-Weltraumteleskop abheben, der Nachfolger von Hubble. Eine seiner vielen Aufgaben, die Atmosphäre von Exoplaneten unter die Lupe nehmen, sagt ESA-Wissenschaftler Malcolm Friedlund. Das James-Webb-Teleskop könnte Planeten untersuchen, die ein wenig größer sind als die Erde und die um kleine Sterne kreisen. Aber das dürfte sehr schwierig werden und wenn überhaupt nur in wenigen Fällen gelingen. Doch immerhin kommen wir in den Bereich, in dem das möglich werden könnte. Finden sich Spuren von Wasser oder CO2 in der Atmosphäre? Das könnte das James-Webb-Teleskop womöglich beantworten. Einen Biomarker wie Sauerstoff dagegen wird James Webb nicht aufspüren können. Dazu bedarf es weiterer Weltraummissionen. Eines Tages werden wir Satelliten bauen, mit denen wir erdähnliche Planeten genauer untersuchen. Dann könnten wir herausfinden, ob es auch anderswo Leben gibt. Allerdings dürfte es selbst mit diesen Spezialsatelliten nicht möglich sein, Planeten, die mehr als 100 Lichtjahre entfernt sind, nach Lebenszeichen abzusuchen. Zwar gibt es in diesem Umkreis tausende von Sternen, also viele mögliche Ziele, aber solange wir nicht sicher sind, können wir auch keine milliardenteuren Satelliten bauen. Wir müssen also erst einmal den nächsten Schritt gehen. Pläne für solche Spezialsatelliten, die die Atmosphären ferner Planeten untersuchen sollen, gab es schon. Den Terrestrial Planet Finder der NASA sowie eine ESA-Mission namens Darwin. Doch beide Projekte liegen auf Eis, zu aufwendig und zu teuer. Jetzt wird man zunächst die Ergebnisse von Koro, Kepler und Plato abwarten. Eine umfassende Himmelskarte jener Exoplaneten, die lebensfreundliche Bedingungen bieten. Danach dann wird sich die Menschheit die milliardenschweren Spezialmissionen leisten. Davon jedenfalls ist Bill Borucki, der Vater von Kepler, fest überzeugt. I think most people want to know what's out there. Ich glaube, die meisten Leute wollen wissen, was da draußen ist. Gibt es da noch andere Lebewesen? Deshalb bin ich sicher, wenn Kepler erdähnliche Planeten findet, wird man künftige Missionen finanzieren. Denn letztlich suchen die Menschen eine Antwort auf diese Frage. Gibt es im Weltall noch andere außer uns? Ultimately, mankind will go out there and answer those questions. Are there others out there? Sie hörten Planetenjagd. Kepler sucht nach der zweiten Erde. Eine Sendung von Frank Grotelüschen. Es sprachen Michael Hark, Volker Hengst, Martin Schaller, Bettina Schulmann, Cornelia Schramm und Peter Weiß. Redaktion Christiane Knoll.